NDR Info. Das Hörspiel. 30 Jahre nach dem atomaren Super-GAU ist Tschernobyl immer noch No-Go-Area. Niemand lebt hier, außer einer kleinen Gemeinschaft alter, sterbenskranker Sonderlinge. Die 80-jährige Babadunja ist das Herz dieser Kolonie. Sie trifft alle wesentlichen Entscheidungen und schreibt zärtliche Briefe an ihre Enkelin, die sie noch nie gesehen hat. Anja Herrenbrück hat das Hörspiel nach dem Roman von Alina Bronski bearbeitet und inszeniert. Babadunjas letzte Liebe. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Alina Bronski. Bearbeitung und Regie Anja Herrenbrück. Es ist mitten in der Nacht. Konstantin. Seine innere Uhr ist durcheinander. Schon immer gewesen. Aber ich glaube nicht, dass es mit der Strahlung zu tun hat. Man kann sie nicht für alles, was blöd zur Welt kommt, verantwortlich machen. Maria hat ihn großgezogen und schon als Küken gehätschelt und verwöhnt. Jetzt ist er ausgewachsen und zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich brauche immer ein paar Minuten, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Jeden Morgen bin ich erstaunt, wenn ich auf meine Füße schaue, die knotig und breit sind in den deutschen Trekking-Sandalen. Die Sandalen sind robust. Die überleben alles. Auch mich mal. Ich hatte nicht immer so breit getretene Füße. Sie waren mal zierlich und schlank. Ich verbiete dir, barfuß zu laufen, Dunja. Jegor hat meine Füße geliebt. Männern wurde schon beim Anblick meiner Zehen heiß. Wenn Jegor jetzt vorbeischaut, dann zeige ich auf die Wülste in den Trekking-Sandalen. Siehst du, was von der Pracht übrig geblieben ist? Sie sind immer noch sehr hübsch. Seit er tot ist, ist er sehr höflich. Der Lügner. Ich nehme meinen Bademantel vom Stuhl. Er war einmal bunt. Rote Blumen vor schwarzem Hintergrund. Jetzt sieht man die Blumen nicht mehr. Aber er ist sauber, das ist mir wichtig. Irina hat versprochen, mir einen neuen zu schicken. Komm her, mein Lieber. Komm, komm zu Babadunja. Konstantin ist ein dummes Geschöpf. Sein Lärm ist nutzlos. Außerdem habe ich schon lange keine Hühnersuppe mehr gegessen. Komm, mein Schätzchen, komm. Ich mach dich still. Noch bevor ich den Hahn berührt habe, fällt er vor meine Füße. Er hat mich geliebt. Er hat mich immer so angeguckt, wenn ich in den Hof kam. Schau nur. Es sieht aus, als würde er noch zuhören. Es gibt sicher nichts, was er von dir nicht schon gehört hat. Hm? Erzähl endlich, wie es genau passiert ist. Ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt. Ich bin rausgegangen, weil er geschrien hat. Und dann ist er plötzlich vom Zaun gekippt, direkt vor meine Füße. Vielleicht hat ihn jemand verwünscht. Wer soll ihn schon verwünschen, dein Dummvogel? Psst. So spricht man nicht über einen Toten. Und außerdem, die Menschen sind böse. Die Menschen sind faul. Willst du ihn kochen? Nee. Gut, dann mach ich es. Ich wollte ihn eigentlich begraben. Das hättest du vorher sagen sollen. Jetzt müsstest du die Federn dazulegen, damit ihn seine Leute im Himmel nicht auslachen. Ach, was soll's. Du kochst ihn und gibst mir die Hälfte der Suppe. Nach dem Reaktorunglück bin ich wie fast alle weggegangen. Oh, du hast Hunger. Es war 1986. Und am Anfang wussten wir nicht, was passiert war. Dann kamen Liquidatoren nach Tschernowa. In Schutzanzügen und mit piepsenden Geräten, die sie die Hauptstraße hoch und runter trugen. Panik brach aus. Familien mit kleinen Kindern packten am schnellsten ihre Sachen, rollten Matratzen zusammen und stopften Schmuck und Socken in Teekessel, banden Möbel auf die Dachgepäckträger und ratterten davon. Geduld, kriegst ja was, Koschetschka. Ich war da noch sehr jung, 50 irgendwas. Irina studierte in Moskau. Jegor hat sich von der Panik anstecken lassen, als müssten seine Eier noch viele Kinder hervorbringen und daher dringend in Sicherheit gebracht werden. Dabei hatte er längst nicht nur seinen Unterleib leer und schlaff gesoffen. Er hat mich in eines der letzten Autos geschoben, das die aus der Hauptstadt geschickt hatten, und sich dazu gequetscht. Ich hör auf zu schreien. Hier hast du. Die Katzen sind noch unempfindlicher als wir. Diese ist die Tochter der Katze, die schon in meinem Haus war, als ich zurückkam. Eigentlich war sie die Hausherrin und ich war ihr Gast. Ich hätte mir jedes Haus in Tschernowa aussuchen können, als ich zurückkehrte. Ich nahm ein altes. Aber Mutter, wer kann denn bei klarem Verstand in die Todeszone zurückwollen? Mädchen, du sagst hier Wörter, von denen du nichts verstehst. Irina ist damals extra aus Deutschland eingeflogen, um mich von der Rückkehr nach Tschernowa abzuhalten. Sie hat es mit allen Mitteln versucht. Selbst geweint hat sie. Dabei hat sie nie geweint. Meine Irina. Sie hat Medizin studiert. Jetzt ist sie Chirurgin bei der Deutschen Bundeswehr. Ich habe es mir angeschaut. Die Häuser stehen noch. Und im Garten wächst das Unkraut. Alles ist verstrahlt. Ich bin alt. Mich kann nichts mehr verstrahlen. Und wenn doch, ist das kein Weltuntergang. Ich werde dich dort nicht besuchen kommen. Ich weiß, aber du kommst sowieso nicht oft. Ist das ein Vorwurf? Nein, ich finde es gut. Warum soll man auch bei seinen Alten hocken? Es gab eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben. Wenn Dinge besonders wichtig sind, dann redet man nicht über sie. Irina hat eine Tochter. Laura. Als ich ins Dorf zurückging, war meine Enkelin gerade ein Jahr alt geworden. Laura. So ein schöner Name. Früher sind alle Enkel in den Sommerferien aus der Stadt zu ihren Großeltern aufs Land gefahren. Wer jetzt in Tschernowa lebt, hat keine Enkel. Und wenn doch, dann höchstens auf Fotos. Ich werde sie niemals sehen. Meine Wände sind voll mit Fotos von Laura. Irina schickt mir neue in fast jedem Brief. Und sie guckt immer noch ernst. Sie hat mir noch nie geschrieben. Und was hast du mitgebracht? Die Suppe. Deinen Anteil. Ach. Maria, was ist los? Ach, heute vor 51 Jahren habe ich geheiratet. Maria ist nicht einfach nur faul und schlampig. Sie hat Depressionen. Da hätte ich längst drauf kommen müssen. Als ich noch medizinische Hilfsschwester war, hatte niemand Depressionen. Wenn sich einer umbrachte, nannte man ihn geisteskrank. Irina sagt, in Deutschland sei das sehr verbreitet. Praktisch wie ein Magen-Darm-Virus. Vielleicht ist es irgendwann über die Landesgrenzen geschwappt. Alexander. Der dich windelweich geprügelt hat, Maria. Und der sich dann irgendwann im Suff von einem Traktor hat überfahren lassen. Alexander, was magst du da? Du verschwendest mein Wasser. Ich habe keine Kraft mehr, zum Brunnen zu gehen. Die Teller sind schmutzig. Ach. Ich esse nicht von schmutzigen Tellern. So, setz dich. Maria. Is Maria. Sowas. Sie hat ihn noch eine Weile gepflegt und er hat von seinem Bett aus mit schweren Sachen nach ihr geworfen. Da ist Maria mit den Liquidatoren und einem Sack Kleider davongegangen, ohne sich nach Alexander umzudrehen. Er wurde erst entdeckt, als er schon tot war. Und jetzt macht sie sich Vorwürfe und malt ihre Vergangenheit rosarot an. Ich bringe Petrov einen Teller rüber. Ja. Sie hätte nie hierher kommen sollen. Es ist nicht die Strahlung. Es ist die Ruhe, die ihr zusetzt. Maja gehört in die Stadt, wo sie sich jeden Tag beim Bäcker zanken kann. Sei gegrüßt, Papa Dunja. Petrov ist durchkrebst, von Kopf bis Fuß. Nach der Operation wollte man ihn zum Sterben im Krankenhaus behalten. Er floh wie aus einem Gefängnis, sprang in seinem OP-Kittel aus dem Fenster, die Infusion hinter sich herziehend. Er zog nach Tschernowa und hatte nicht viel mehr vor, als friedlich zu sterben. Das ist schon eine Weile her. Seit einem Jahr ist er da. Als bislang Letzter angekommen. Ich hab's nicht so mit dem Gartenbau. Diese Brombeeren machen mich fertig. Ja, das sehe ich. Du bist ganz zerkratzt. Petrov pflanzt nur wenig in seinem Garten an, weil er sagt, dass er den Krebs nicht weiter füttern will. Du musst was essen. Den alten Hahn deiner fetten Freundin? Deswegen ist es so still. Ja. Salz, Fett und tierisches Eiweiß. Das bringt einen um. Iss. Sonst hast du keine Kraft mehr. Er bietet mir den Platz neben sich auf der Bank an. Ich kann dich gut leiden, Papa Dunja. Komm zu mir, wenn du Hunger hast. Ich koche immer frisch. Ich bin vielleicht ein Arschloch, aber kein Schmarotzer. Dann kannst du zum Dank meine Fensterläden reparieren. Guck mal, was ich gefunden habe. Wo hast du die her? Hinter der Couch gefunden. Oh, sieht leer aus. Sind aber noch drei drin. Du bist kein Schmarotzer. Du bist ein großzügiger Mann. Du teilst deine letzten Zigaretten mit mir. Ich bereue es schon. Ich bin doch kein Gentleman. Jetzt habe ich Bauchschmerzen. Mein Magen ist voll mit totem alten Hahn. Diese Suppe wird mich umbringen. Meine Sehkraft hat nachgelassen. Aber ich höre immer noch ausgezeichnet. Das Surren des Stromaggregats, das Summen der Hummel, die Gesänge der Zikaden. Ein Biologe, der vor einem Jahr da war und alle Spinnennetze in meinem Haus fotografiert hat, hat mir erzählt, dass bei uns nicht nur die Spinnen andere Netze weben, sondern auch die Zikaden andere Töne von sich geben. Er hat mit seinen Geräten die Gesänge aufgenommen. Mehrere Dutzend Zikaden hat er in einem Kasten mit Löchern an seine Universität mitgenommen. Er hat versprochen, mir Bescheid zu sagen, wenn er etwas herausgefunden hat. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Bitte. Und jetzt? Wählen. In Tschernowa ist man schwer erreichbar. Es gibt keine Telefone. Das heißt, es gibt schon Geräte, aber keine funktionierenden Leitungen mehr. Die Leitung ist tot. Ich benutze sie aber. Bitte. Hört jemand was? Der alte Sidorow, der mindestens 100 Jahre alt ist, weil er schon alt war, als ich noch jung war. Der alte Sidorow besteht darauf, sein Festnetztelefon funktioniere einwandfrei. Lass mich mal. Nein, das ist kaputt. Versuch du mal, Baba Dunja. Hallo? Nichts. Es macht keinen Mucks. Hier sind alle Leitungen tot, Opa. Verstehst du? Alle. Ich telefoniere regelmäßig, nicht jede Woche, aber regelmäßig mit meiner Freundin in der Stadt. Du hast eine Freundin? Natürlich. Sie heißt Natascha. Später versuchte Petrov, mich davon zu überzeugen, dass der alte Sidorow nicht mehr ganz dicht sei. Aber ich zuckte nur mit den Schultern. Wenn hier einer nicht mit Steinen werfen sollte, dann Petrov. Guten Tag, Baba Dunja. Guten Tag, Sidorow. Willst du mich nicht hereinbitten? Sicher. Möchtest du einen Tee? Gern. Dunja, ich meine es ernst. Was meinst du ernst? Das sage ich dir gleich. werde dir was sagen. Ich bin ganz Ohr. Du bist eine Frau. Stimmt. Und ich ein Mann. Wenn du es sagst. Lass uns heiraten, Dunja. Jetzt denk bloß nichts Falsches. Ich mag dich. Ja, ich mag dich auch, aber... Dann ist es also beschlossen. Wo willst du so schnell hin? Meine Sachen holen. Ich hab doch gar nicht Ja gesagt. Was hast du dann gesagt? Ich will nicht heiraten, Sidorow. Niemanden. Nie mehr. Überleg's dir gut. Ich könnte deinen Zaun reparieren. Warum ausgerechnet jetzt? Weil wir nicht jünger werden. Ja, was ist mit Natascha? Schon gut. Vor einem Jahr noch habe ich für den Weg zwischen meinem Haus und der Bushaltestelle 1,5 Stunden zu Fuß gebraucht. Jetzt sind es über 2. Die Gavrilows fahren immer mit dem Fahrrad zum Bus, fragen aber nie, ob sie etwas aus Malischi mitbringen sollen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie als Einzige zu zweit sind und sich nicht vorstellen können, wie es allein wäre. Die Eheleute Gavrilow sind gebildete Menschen. Das sehe ich ihren Nasenspitzen an. Nur sprechen tun sie nie mit einem. Wenn ich dringend Salz bräuchte, würde ich woanders hingehen. Ich bin am Morgen um 5 Uhr aufgestanden und habe meine Vorbereitungen für die Stadtfahrt getroffen. In Malischi war ich zuerst bei der Sparkasse, wo Irina mir ein Konto eingerichtet hat, auf das meine Rente eingezahlt wird. Obwohl ich zu Hause nichts kaufen kann, hebe ich immer alles ab. Ich traue den Banken nicht. In der Apotheke habe ich Marias Liste abgearbeitet. Was ich davon für Unsinn halte, kaufe ich nicht. Auf der Post habe ich zuerst in Marias Postfach nachgesehen. Es war leer. Ich werde es ihr nicht sagen, sondern behaupten, dass sie heute mal wieder streng waren und mir ihre Post nicht geben wollten, weil ich nicht befugt bin. In meinem Postfach lagen 3 Päckchen und 5 Briefe. Ehemalige Fabrik Goldener Hase. So heißt die Endhaltestelle der Linie 147. Diese Sommernächte. Lang und gnadenlos. Bei meiner Rückkehr ins Dorf ist es noch hell. Schwirrende Unruhe liegt selbst bei uns in der Luft. Ich halte die Füße in einen Eimer mit eiskaltem Brunnenwasser. Würde man die ganze Zeit zusammenzählen, die diese Füße getanzt haben, käme man bestimmt auf 1 Jahr. Bevor ich mich schlafen lege, mache ich einen der Briefe auf. Irinas Post zu öffnen, ist nichts, was ich schnell und nebenbei erledigen könnte. Ich muss Zeit haben. Der Kopf muss frei sein. Irgendwas ist anders als sonst. Der Umschlag ist weiß. Unter dem ausländischen Poststempel stehen mein Name und die Anschrift des Postfachs. Aber nicht von Irinas Chirurgenhand geschrieben. Die schnörkellos und genau ist wie eine Männerschrift. Diese Buchstaben sind rund und süß. Der Brief ist unterschrieben mit Laura. Aber er ist nicht auf Russisch. Ich weiß nicht mal, welche Sprache das ist. Ich liege bis zum Morgengrauen wach. Laura. Meine Enkelin. Bist du krank, Maria? Bist du etwa gesund? Ich habe Kaffee mitgebracht. Irina hat wieder ein Päckchen geschickt. Und wie war es in der Stadt? Wie immer, das ist gelogen. Bei uns ist die Zeit stehen geblieben, aber die Stadt verändert sich ständig. Malischi stirbt. Kannst du eigentlich Deutsch, Maria? Wie kommst du denn darauf? Könntest du Deutsch von Englisch unterscheiden? Was redest du denn da die ganze Zeit? Maria lässt die Füße auf den Boden. Die Fußnägel sind rosarot lackiert. Sie glänzen wie Himbeerbonbons. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Jedes Mal, wenn du nach Malischi gehst, habe ich solche Angst, dass du nie mehr zurückkommst. Es gibt Tage, da treten sich auf unserer Hauptstraße die Toten auf die Füße. Sie reden durcheinander und merken nicht, welchen Unsinn sie erzählen. Ich sehe Marina und Anja und Sergei und Vladi und Olja, den alten Liquidator im gestreiften Hemd, die Ärmel hochgekrempelt mit muskulösen Oberarmen und polierten Schuhen. Er war ein Dandy zu Beginn. Er starb schnell. Das Baby, das 7 Monate nach dem Reaktor in meine Hände totgeboren wurde. Ich wickelte es ungewaschen in ein Handtuch und gab es der Mutter. Der Vater wandte sich ab und verließ den Raum. Die Mutter schlug den Zipfel des Handtuchs zurück und lächelte. Ich wusste, was dieses Lächeln bedeutete. Sie würde bald nachkommen. Und sie spürte keinen Trennungsschmerz. Das sind meine Toten, die mir nach Tschernowa gefolgt sind. Und es gibt Dutzende andere, die vor mir da waren. Guten Tag, Babuschka. Ich grüße die Toten immer mit einer leichten Kopfbewegung. Meine Lippen bewegen sich kaum. Der Mann trägt einen Rucksack. Das Mädchen zieht einen kleinen Koffer hinter sich her. Ihre Füße stecken in roten Sonntagsschuhen. Das sind keine Toten. Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Ich brauche ein Haus. Hallo, ich heiße Aglaja. Also Glascha, ja? Die Augen sind traurig. Das Lächeln schief. Das Haus, das ich Ihnen zeige, hat 2 Zimmer und ist blau gestrichen. Glaschas Augen beginnen zu leuchten. Und mein Herz wird ganz weich. Gibt's da fließend Wasser? Fließend Wasser hat hier niemand. Der Brunnen ist am Ende der Straße. In manchen Höfen gibt es eigene, aber in diesem nicht. Wir haben Strom. Ihr habt einen Ofen, den man heizen und auf dem man kochen kann. Ich weiß nicht, wie lange... Der Winter hier ist hart. Ob sie dann noch zu zweit sind? Ich weiß es doch auch nicht. Was Besseres gibt's nicht? Nein, das ist das beste Haus. Von der Größe, der Ausstattung und dem Zustand her. Sind die Bären auch verstrahlt? Wissen Sie nicht, wo sie sich gerade befinden? Doch, doch. Und ob ich das weiß? Sie mögen keine dummen Fragen, Baba Dunja. Was? Wo kann man hier in der Nähe etwas zu essen kaufen? Malischi. Gemüsegarten, Vorräte, Nachbarn. Ich koche mir einen Tee aus frischen Himbeerblättern. Jegor. Als ich mich vom Kocher abwende, sehe ich ihn da sitzen. Es tut mir leid, ihm keinen Tee anbieten zu können. Tee zu zweit trinken ist schöner. Es ist vielleicht das Einzige, das im Alter zusammen schöner ist als allein. Jegor schaut mich aus seinen dunklen Augen an. Was starrst du so? Ich bin gealtert seit seinem Tod. Und er könnte jetzt mein Sohn sein. Da muss er mich nicht so mit den Augen ausziehen. Ich schau dir gern zu. Kannst du eigentlich irgendeine andere Sprache außer Russisch? So, tschuk. Ach, das ist keine eigene Sprache. Das ist ein Dialekt. Hast du in der Schule nichts gelernt? Nur wir hatten keine Fremdsprachen in der Schule. Hast du die Neuen gesehen? Mhm. Der Typ ist ein Arschloch. Das Mädchen wird sterben. Er bringt sie mit seinen eigenen Händen um. Ach, was kann er dafür, dass sie krank ist? Er wird was dafür können, weil er sie hierher gebracht hat. Du meinst, sie ist nicht krank? Noch nicht, aber das kann sich schnell ändern. Aber warum würde ein Vater so etwas tun? Tja, Väter, du weißt doch alles über Väter. Was war ich für einer? Du weißt doch was. Seine Frau hat ihn verlassen. Er will es ihr so richtig zeigen. Was willst du? Du bringst ein gesundes Kind hierher. Hast du komplett den Verstand verloren? Kümmere dich um deinen eigenen Verstand. Deine Frau hat dich verlassen. Was kann das kleine Mädchen dafür? Blödsinn. Au. Er tritt gegen meinen Fuß und ich taumle zurück. Weg von der Tür. Ah. Geh mit ihr woanders hin. Wirfst du dich meinetwegen vor den Weg Zug? Weg mit dir! Bring sie nach Hause. Gar nichts mache ich. Sie muss hier weg. Was weißt du überhaupt? Beim letzten Stoß gehe ich zu Boden. Er tritt mir mit voller Wucht in die Seite. Sein Gesicht ist verzerrt. Seine Finger schließen sich um meinen Hals. Was dann passiert, verstehe ich erst nicht. Wenn ein starker Mann einfach so hinfällt, dann ist das immer ein Schreck. Ich rolle mich auf die linke Seite, dann auf den Bauch. Ach, was ist mit dir? Krieche zu dem Mann, der umgefallen ist. Sein Kopf liegt mit dem Gesicht in einer Blutlache. Ich sehe zu Jegor hinüber, der die Hände hebt. Du siehst doch, ich bin unbewaffnet. Mein Blick wandert langsam durch die Dunkelheit, aus der sich ein Umriss löst. Oh, Petrov. Oh, Petrov, du Schwein. Warum hast du dich mit ihm geprügelt, Babadunja? Ich wollte ihn nicht hier haben. Hat er sich daneben benommen? Dir keinen Respekt gezeigt? Ach, siehst du doch. Es tut mir furchtbar leid, dir diese schöne Nacht zu versauen, aber ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Ja. Die Frage ist eine ganz einfache. Was machen wir mit ihm? Um ihn geht es gerade gar nicht. Wohnst du hier, Babadunja? Ja, Glascha. Morgen früh geht's nach Hause. Und Papa? Dein Papa ist gerade ausgefallen. Was machen wir jetzt? Alufolie. Wenn jetzt eins helfen kann, dann Alufolie. Wer hat hier schon Alufolie? Ich habe Alufolie. Hol sie, Petrov. Wo? Da im Schrank. Irina hat sie geschickt. Glascha, du wirst dich jetzt sehr wundern. Weißt du, was an unserem Dorf besonders ist? Nein, Babadunja. Es ist wie ein Spiel. Du wirst das ganz dumm finden. Aber dafür bleibst du gesund und wirst groß und bekommst 5 Kinder mit einem netten Mann. Sie wundert sich wenig. Sie fragt nicht nach ihrem Papa. Wir wickeln die Folie um ihre Arme und Beine. So. Auch die Jodtablette aus meiner Hausapotheke schluckt sie, ohne zu murren. Ja, wenn sie immer so folgsam ist, muss man fast schon Angst um sie haben. Ist doch prima. Sie schläft klaglos in meinem Bett ein, nachdem sie sich in der Alufolie hin und her gewälzt hat. Sehr gut. Babadunja, wir finden, dass Sie es zuerst wissen sollten. Die Gavrilovs stehen da und teilen sich einen Gesichtsausdruck. Der sieht aus, als hätte ich ihnen vors Gartentor gekackt. Der neue Bewohner liegt mit gespaltenem Schädel im Garten. Mein Papa? Nein, ein anderer. Aber wo ist mein Papa? Der ist plötzlich verreist, Schätzchen. Und was erwarten Sie jetzt von mir, Lydia Ilinitscha? Auf dem sitzen schon die Fliegen. Sie sind doch so eine Art Bürgermeisterin hier. So hat mich wirklich noch nie jemand beschimpft. Ich verstehe, dass Sie viel zu tun haben, Babadunja. Aber es ist einfach unhygienisch. 10 Minuten später ist mein Haus so voll, dass ich Glascha zum Spielen hinausschicke. Wir müssen was unternehmen. Wir müssen unbedingt was machen. Ist das eine Aufregung? Erzähl du nicht auch noch, dass da jemand im Garten liegt, Marja. Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Einen Leichenwagen. Wir müssen nach Malischi. Was sollen wir da? Die sind doch alle korrupt und versoffen. Also ich kann diesen Marsch nicht mitmachen. Wer ist hier noch am besten auf den Beinen? Ach, ich hatte schon vor 5 Jahren Wasser in der Lunge. Ich bin praktisch selbst schon tot. Oh, mein Herz lacht sich schlapp, wenn ich mehr als 3 Schritte gehe. Du kannst das schaffen, Babadunja. Ja. Ihr habt wirklich die Dreistigkeit. Einer alten Frau, die schon mit einem Bein im Grab steht, nahezulegen, diese Reise auf sich zu nehmen. Ich war gerade in Malischi. Ich schaffe es kein zweites Mal. Schon gut, Babadunja. Ich mach das. Du siehst wirklich blass aus. Alle raus hier. Sie muss sich hinlegen. Man kann die Miliz auch anrufen. Du kannst vielleicht wie IT nach Hause telefonieren. Aber wir Erdlinge brauchen eine funktionierende Leitung. Ich wollte nur helfen, ihr Deppen. Es dauert nicht mehr lang und er stinkt zum Himmel. Die Gesprächsqualität ist sehr gut. Danke dir, Sidorow. Später vielleicht. Dann kann ich ja gehen. Ja, dann kann er ja gehen. Das ist immer wieder beleidigt. Zum Telefon. Papa angerufen. Ich habe es euch doch gesagt. Du bist mein süßes, kluges Goldschätzchen. Sidorow, ja? Ich sag's dir ganz aufrichtig. Mir ist auch ohne dich schon speiübel. Schieb dich vom Acker. Ja. Mach mir das Kind nicht verrückt. Mhm. Ja, wirklich. Also. Sie holt mich ab, zusammen mit der Miliz. Man hört sie von Weitem. Vorne weg ein hoher schwarzer Wagen mit dicken Reifen. Dahinter zwei PKWs der Miliz. Sie parken in einer Staubwolke auf der Hauptstraße. Die Fahrertür des schwarzen Autos öffnet sich zuerst. Wo ist sie? Wo hast du sie versteckt, du Aasgeier? Eine Blondine in Hosen wie ein Kerl und in Schuhen mit hohen Absätzen. Ihre Frisur klebt am Kopf. Wo und die Wimperntusche ist verlaufen. Lascha, sie ist verrückt. Guck nicht hin. Das ist meine Mama. Mama, hier bin ich. Hier bin ich. Was haben sie dir angetan? Wie siehst du denn aus? Mama, nicht abreißen, sonst falle ich tot um. Nicht. German? German? Damit kommst du mir nicht davon. Tochter, bring dein Kind in Sicherheit. Sie meinen, es ist noch nicht zu spät? Es ist nie zu spät. Sie sind Babadunya, nicht? Fahr weg und nimm die Kleine mit. Die Miliz kümmert sich um deinen Mann. Komm, Aglaya. Ich tue meine Bürgerpflicht und führe die Milizen zu dem Garten. Ich stehe daneben, während sie die Plane lupfen, die über den Toten gebreitet wurde. Ich sehe das Unglück in ihren Gesichtern. Auch ihnen wäre es lieber, ich hätte sie nicht damit behelligt. Sie sind zu viele, um mit mir die Absprache zu treffen, sie hätten nichts gesehen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Kapitän, wenn Sie den Toten mitnehmen würden. Ich fahre keinen Leichenwagen, Mütterchen, falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist. Die Außentemperatur ist hoch und das Ungeziefer verbreitet sich schnell. Wir wollen nicht, dass hier Krankheiten ausbrechen. Also, ob ihr hier im Sanatorium wärt. Wir reisen jetzt zurück nach Malishi. Erwarten Sie Besuch von unseren Kollegen. Sag mir, was ich tun soll. Ich bin voller Tatendrang. Sollen wir ihn verbrennen wie die Inder? Woher hast du so viel Müll im Kopf? Niemand wird kommen, um ihn abzuholen. Wir müssen ihm eine Grube graben. Wir sind nicht qualifiziert. Aber ich bin bei dir. Du darfst nicht sagen, dass wir es nicht schaffen. Du musst an uns glauben. Die Zeit arbeitet gegen uns. Über der Plane schwirren die Fliegen. Der Schweiß rinnt uns über die Gesichter. Die fette, rotbraune Erde türmt sich zu mickrigen Maulwurfshügeln auf. Ich setze mich neben Petrov und schließe die Augen. Als ich sie wieder öffne, sehe ich Maria am Spaten. Ich muss gleich sagen, sie ist ein ganz anderes Kaliber. Ich habe Maria noch nie arbeiten sehen. Wenig später ist Sidorow an der Schaufel. Gib her, das wird nichts. Gavrilov kommt und schaut schweigend zu. Maria schippt mit einem Siegeslächeln. Sie steht inzwischen in der knietiefen Grube. Dann schüttelt sie den Kopf wie ein wildes Pferd und reicht den Spaten an Gavrilov weiter. Bitte. Jetzt ist Gavrilov der König der Grube und wir sind sein Publikum. Wir atmen im Gleichklang. Die Erdhügel wachsen. Das ist tief genug. Mit vereinten Kräften wickeln wir Glaschas Vater in ein Laken, binden es an Kopf und Füßen zu und ziehen ihn zu der Grube. Das Zuschütten geht schneller, obwohl wir müde sind. Als alle weg sind, trete ich noch die Erde glatt. Meine liebe Tochter Irina, mein lieber Schwiegersohn Robert und meine einzige geliebte Enkelin Laura. Es grüßt euch sehr herzlich aus dem Dorf Tschernowa bei Malishi, eure Baba Dunja. Wie geht es euch? Mir geht es gut, auch wenn ich merke, dass ich keine 82 mehr bin. Aber für mein hohes Alter bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das Wetter ist sommerlich. Schon früh am Morgen haben wir 17, 18 Grad und um die Mittagszeit steigt das Thermometer auf über 30 Grad. Diese Woche hat sich etwas Sonderbares ereignet. Wir bekamen zwei neue Bewohner, die aber nicht bleiben konnten. Das Leben in Tschernowa ist sehr gut, es eignet sich jedoch nicht für jeden. Ich weiß, dass ihr als Familie viel zu tun habt. Laura macht demnächst ihren Schulabschluss und wird bald 18 Jahre alt. Und ihr, Irina und Robert, arbeitet sehr viel im Krankenhaus. Ich hoffe, dass ihr gut auf euch achtet. Jetzt habe ich schon so viel geschrieben. Bitte entschuldigt, dass ich euch so viel von eurer Zeit wegnehme. Es grüßt euch herzlich aus Tschernowa, Baba Dunja. Hast du je in deinem Leben Castaneda gelesen, Baba Dunja? Nein. Du hast es überhaupt nicht so mit Lektüre, nicht wahr? Wie bitte? Du hast wohl nie viel gelesen, wollte ich wissen. Bei uns zu Hause gab es keine Bücher. Zeitschriften vielleicht. Und es wird dir ohne Bücher nie langweilig? Mir wird nicht langweilig. Ich habe immer Arbeit. Du bist ein Wunder, Baba Dunja. Hast du schon mal was von Internet gehört? Ich habe davon gehört, aber es nie gesehen. Wo auch? Wir leben hier in der Steinzeit. Dafür gibt es ein Geistertelefon, das einmal im Jahr funktioniert. Und keiner kann erklären, wieso. Ja, man kann nicht alles im Leben erklären. Bei jedem anderen wäre das ein unerträglich banaler Satz. Ob das Telefon funktioniert, wenn ich mal so weit bin? Oder wird Maya auch für mich ein Loch schaufeln? Das werden wir dann ja sehen. Du bist durch gar nichts zu erschüttern, nicht wahr, Baba Dunja? Du erzählst manchmal von deiner Tochter. Warum eigentlich nie von deinem Sohn? Der ist noch weiter weg. In Amerika. Amerika ist groß. Wo genau? An der Ozeanküste. Dort ist es warm. Und es wachsen Orangen. Ich habe auch mal in Amerika gelebt. In New York, Kalifornien. Ich habe die ganze Welt gesehen. Dann kannst du also Englisch, Petrov. Natürlich kann ich Englisch. Und kannst du auch andere Sprachen? Kann ich auch. Was denkst du? Ich denke, dass du ganz anders bist als ich. Wenn du irgendwann nicht mehr da bist, Baba Dunja, wird Tschernowa verschwinden. Das glaube ich nicht. Am nächsten Morgen sitze ich auf der Bank vor meinem Haus mit schweren Füßen und schwerem Kopf. Sidorow hatte meine Hand angehalten. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gesagt, ich muss nachdenken. Warum einen anständigen Mann hinhalten? Ja, so etwas sollte man nicht leichtfertig beschließen. Ich bin doch schon eine Weile ohne Mann. Tja, bist du mir böse, wenn ich ja sage? Warum sollte ich dir böse sein? Ich freue mich für dich. Ach, ich weiß auch nicht. Gründe gäbe es ja genug, um auf mich böse zu sein. Ganz im Gegenteil. Er ist ein sehr alter Mann, aber im Herzen edel. Du bist eine schöne Frau. Ihr seid ein gutes Paar. Vor 17,5 Jahren habe ich Irinas deutsche Nummer gewählt. Sie war in den Monaten davor telefonisch nicht erreichbar gewesen. Sie hatte mir auch nichts geschrieben. Ich hatte geahnt, dass es irgendwas zu bedeuten hatte. Nur wusste ich nicht genau was. Ich wohnte damals noch in Maleschi, kaufte mir regelmäßig einen Gesprächsgutschein für 5 Minuten, wählte die lange Nummer und hörte die deutsche Ansage auf dem Anrufbeantworter. Und eines Tages nahm sie tatsächlich den Hörer ab. Mutter, gut, dass du anrufst. Ich muss dir etwas mitteilen. Du hast eine Enkelin. Sie ist 11 Tage alt und gesund. Ihr Name ist Laura. Bist du dir sicher? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Ich habe sie so genannt. Ich meine nicht den Namen. Man kann nie sicher sein, aber ich habe die Finger und Zehen gezählt. Ach, das ist ein großes Glück. Geh zu deiner Tochter. Ich rufe dich ein andermal wieder an. Als Laura 3 Jahre alt wurde, kam Irina zum ersten Mal, um die kranken Kinder nach Deutschland zu holen. Ich habe sie nicht gefragt, warum sie Laura nie mitnimmt in ihr altes Heimatland. Ich kenne die Antworten. Ich möchte nicht, dass Irina sich schlecht fühlt. Sie hat mich schon einige Male nach Deutschland eingeladen. Ich habe keine Erfahrung mit Reisen. Ich bin mein Leben lang nicht über Malischi hinausgekommen. Außerdem weiß ich, dass ich genauso strahle wie unsere Erde und alles, was sie hervorbringt. Gebt mir eure Hände. Seid gut zueinander. Ihr seid jetzt Mann und Frau. Jegor, kannst du dich erinnern? Hm? Kannst du dich erinnern, was man jetzt macht? Ja, segne sie und den Kuss nicht vergessen. Ich beglückwünsche und ich segne euch. Und wenn ihr unbedingt wollt, ich möchte sagen, Sidorov, du darfst die Braut jetzt küssen. Wir haben noch nie etwas zusammen als Dorfgemeinschaft gemacht. Wir haben keine Übung darin, an einem Tisch zusammenzusitzen. Jetzt tun wir es. Eine große Tafel ist in Majas Garten aufgebaut und mit mehreren Bettlaken bedeckt. Wir haben Geschirr aus dem ganzen Dorf zusammengetragen. In der Mitte des Tisches stehen ein dampfender Teekessel, in dem Pfefferminzblätter schwimmen. Ein Grießkuchen mit Kirschen, den ich gebacken habe. 2 gebratene Hühner und einige Flaschen Beerenwein aus Sidorovs Schuppen. Ums Haus, Haus ist umstellt! Die Hauptstraße sicher! Hände hinter sicher. Den Kopf! Gäste sind willkommen. Aber dann müsst ihr euch auch wie Gäste verhalten. Wir feiern Hochzeit. Ihr steht unter Mordverdacht. Wer? Alle. Ganz Tschernova. Es tut mir leid, Baba Dunja, aber Sie sind davon nicht ausgenommen. Sehr geehrter Genosse Milizmitarbeiter, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Ich mache nur meinen Job, Mütterchen. Aber gucken Sie uns bitte an. Sehen wir aus wie Mörder. Wir haben wirklich keine Wahl. Meine geliebte Enkelin Laura, hier schreibt dir deine dich liebende Großmutter Baba Dunja aus dem Dorf Tschernowa bei Malischi. Gerade bin ich allerdings nicht in Malischi, sondern im Gefängnis. Du bist jetzt ein großes Mädchen und ich möchte mich direkt an dich wenden. Im Gefängnis war ich noch nie. Es nennt sich zwar Untersuchungshaft, weil das Verbrechen noch nicht bewiesen ist, aber ich kann dir nicht genau sagen, was der Unterschied zum richtigen Gefängnis wäre. Wir sind hier 10 Frauen in einer Zelle. Maria, meine Nachbarin, ist auch hier. Die anderen Frauen haben wir erst kennengelernt. Unsere Männer aus Tschernowa kriege ich nicht zu Gesicht. Aber ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Ich werfe manchmal einen Blick aus dem Fenster, wenn ich zur Befragung abgeholt werde. Aber ich sehe nur Stacheldraht und Mauern. In 2 Tagen kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Die dauert lange, hat mir Arkadi Sergejewitsch, der kleine Junge mit dem Aktenkoffer, erklärt. Ich muss über einige Dinge nachdenken, die ich vor Gericht sagen werde. Ich bin es nicht gewohnt, vor vielen Menschen zu sprechen. Aber wenn Arkadi Sergejewitsch meine Worte vorliest, dann glauben die Leute vielleicht nicht, dass sie von mir sind. Also ich muss es selbst tun. Was auch immer du von mir hören wirst, vergiss nie. Deine Baba Dunja hat niemanden so sehr lieb wie dich. Auch wenn wir uns noch nie gesehen haben. Was ist? Was ist? Ich verstehe nichts, Maschenka. Ich habe solche Angst, Dunja. Es stimmt natürlich, dass wir ihn gemeinsam eingebuddelt haben, aber getötet hat ihn nur einer. Und du weißt bestimmt, wer es war, Dunja. Bitte mach, dass ich nach Hause komme. Ja, ja. Ich will nach Tschernobyl. Ja. Tu was, du bist doch die Chefin hier. Na, ich war nie die Chefin. Ich kann nicht mehr. Ich drehe hier durch, Ich drehe hier durch. Du musst noch ein bisschen die Nerven behalten, Mädchen. Ich sorge dafür, dass du nach Hause kommst. Ich verspreche es dir. Ja. Meine liebe Enkelin Laura, ich hoffe, dir und deiner Mutter und natürlich auch deinem von mir geschätzten Vater geht es gut. Ich nutze meine Arbeitspause von 15 Minuten, um dir zu schreiben, solange es noch hell ist. Du hast es sicher im Fernsehen gesehen. Deine Großmutter ist jetzt eine Schwerverbrecherin. Ich wurde für Totschlag im Affekt zu 3 Jahren Haft verurteilt. Ich trage dein Foto bei mir. Ich denke oft an mein schönes Haus in Tschernowa. Es sieht jetzt so aus, als ob ich doch nicht dort sterben würde, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe mich an diesen Gedanken noch nicht gewöhnt. Ich zähle nicht die Tage, genauso wenig, wie ich sie in Tschernowa oder sonst wo gezählt habe. Jemand dreht mich auf den Rücken. Ich bin nicht in den Strafvollzug gekommen, um im Bett zu liegen. Ich muss zurück an die Nähmaschine. Willst du mal in den Spiegel schauen, Mutter? Du hättest nicht kommen müssen. Du kriegst dadurch sicher Schwierigkeiten auf der Arbeit. Ich bin seit 2 Wochen da. Arkadi Sergejewitsch und ich versuchen alles, damit du in ein anständiges Krankenhaus kommst. Und keiner gießt meine Tomaten in Tschernowa. Vergiss die Tomaten, Mutter. In Deutschland pachten wir dir einen Kleingarten. Hat Laura meine Briefe gelesen? Laura? Ja, Laura, sind die Briefe angekommen? Wir haben schon lange keine Briefe von dir bekommen, Mutter. Aber ich habe alles da drin erklärt. Wie geht es, Laura? Ist sie krank? Nein. Laura gibt es gar nicht, richtig? Hast du dir ausgedacht? Du kannst gar keine Kinder haben. Oder du wolltest nicht. Natürlich gibt es sie. Aber sie ist ganz anders, als du denkst. Laura ist abgehauen. Sie wird seit Monaten vermisst. Sie meldet sich nicht mehr bei mir. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Die Laura, von der Irina spricht, hat sich den Kopf kahl rasiert. Sie hat ihren Eltern Geld gestohlen. Sie hatte mit 13 eine Alkoholvergiftung. Sie ist von 2 Schulen geworfen worden. Und sie versteht kaum Russisch, was ich ihr jederzeit nachsehe. Laura hat mir einen Brief geschrieben. Ich habe niemanden gefunden, der es mir übersetzen könnte. Er ist in der Plastiktüte mit meinen Sachen. Schau rein, bitte. Ja, das ist er. Was steht da drin? Kannst du es lesen? Sag's mir, Irina. Da steht genau das drin, was ich dir erzählt habe. Was für ein verkorkstes Leben sie geführt hat. Wie furchtbar ihre Familie ist. Sie meint es sicher nicht so. Und ob sie das so meint. Und dass sie uns alle hasst. Nur dich nicht. Und wo ist sie jetzt? Das steht hier leider nicht. Ich habe seit meinem Schlaganfall 614 Kissenbezüge genäht. Das ist nicht viel. Jüngere Frauen sind doppelt, dreimal so schnell wie ich. Aber 614 Menschen brauchen dank mir nicht auf dem nackten Kissen zu schlafen. Ich bin noch nicht ganz mit dem 615. Kissenbezug fertig, als draußen ein Tumult ausbricht. Als sie reinkommen, erschrecke ich, weil sie so zielstrebig auf mich zugehen. Ich denke, das bedeutet nichts Gutes, wenn so viele kommen, um mich abzuholen. Baba Dunja, unser Präsident hat Sie begnadigt. Alles, was Sie brauchen, besorgen wir noch am Flughafen. Was besorgen? Welcher Flughafen? Sie fliegen zu Ihrer Tochter nach Deutschland. Es ist alles geregelt. Also ich fliege nirgendwo hin, Arkadi Sergejewitsch. Ich fahre nach Hause. Mein Garten ist bestimmt zugewuchert. Vielleicht könntest du mich am Busbahnhof rauslassen. Ihre Tochter wird mich umbringen. Die Fahrt vergeht schnell. Er hält vor der ehemaligen Fabrik Goldener Hase, der stillgelegten Pralinenfabrik. Gelee, Cognac, Sahnetrüffel. Inzwischen verursacht mir der Gedanke an Schokolade Übelkeit. Ich esse lieber Johannisbeeren aus meinem Garten als Pralinen mit Sahnefüllung. Das sind das Alter und die Bauchspeicheldrüse. Es tut mir leid, Baba Dunja. Mach dir keine Gedanken. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich bis hierher gebracht hast. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Dann sei eben still. Sie kennen noch den Weg? Verlass dich drauf. Vielen Dank für dein Engagement. Ich laufe nicht eine Stunde und nicht zwei. Ich laufe mehr als drei. Ich denke an Laura. Ich werde immer an Laura denken. Ich denke daran, wie schön es wäre, wenn wir auf der Fahrt hierher den Bus überholt hätten, in dem ein blondes Mädchen säße. Meinetwegen ein kurzgeschorenes, tätowiertes blondes Mädchen. Sie wäre ausgestiegen und ich hätte sie an der Hand genommen und sie nach Hause gebracht. Das ist es, was diesem Mädchen immer gefehlt hat. Sie hatte nie ein Zuhause, weil ich ihrer Mutter nicht beigebracht habe, sich im Leben wohlzufühlen. Ich habe es selbst zu spät gelernt. Die Hauptstraße ist mit frischem Schnee bedeckt. Aus Gavrilows Schornstein kommt Rauch. Und Marjas Ziege steht da und knabbert die Rinde meines Apfelbaums an. Da. Ach, du dummes Tier. Wer schreit da meine Ziege an? Du bist wieder da. Lass mich los. Du bist wieder da. Du brichst mir noch alle Knochen. Ich wusste, dass sie dich freilassen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Woher? Ich wusste es nicht. Du musst mit zu mir. In deinem Haus haben sich die Spinnen breit gemacht. Nein, ich muss mir erst einen Eindruck verschaffen. Ist doch erst mal was. Nein, später. Deine Katze hat schon wieder geworfen. Eins hat keine Augen. Schrei nicht so. Bist nicht mehr allein. Dann stoße ich die Tür auf und bin wieder zu Hause. Baba Dunjas letzte Liebe. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Alina Bronski. Mit Barbara Nüsse als Baba Dunja. Marianne Sägebrecht als Maria. Peter Strebeck als Petrov, Wolf-Dietrich Sprenger als Sidorov, Katrin Welisch als Irina. In weiteren Rollen Peter Mertens, Brigitte Janner, Stefan Schad, Achim Buch, Anne Weber, Anton Plewa, Benjamin Utzerath, Oliver Broth, Kerstin Hilbig und andere. Komposition Jean-Boris Schimschak, Akkordeon Valentin Butt, Gitarre Christian Bader. Technische Realisation Corinna Gartmann.